Die Weltöffentlichkeit würdigt das sinnvolle Leben der koreanischen Frauen. Vor weniger Zeit schrieb der Chefredakteur der weißrussischen Zeitschrift Soziale Erziehung in seinem Buch mit dem Titel Die Frauen des demokratischen Korea ausführlich darüber, dass dank der Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il die Frauenfrage in Korea glänzend gelöst wurde und dass die koreanischen Frauen dank der Aufmerksamkeit der Partei und des Staates als mächtige Kräfte in der Revolution und beim Aufbau gelten. Die Vorsitzende der irisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft und die Vorsitzende der Internationalen Demokratischen Frauenföderation sprachen, dass die koreanischen Frauen ein stolzes und kräftiges Wesen seien, das bei der Verwirklichung der Songun-Revolution eine wichtige Rolle spiele, und die internationale Sekretärin der Frauenorganisation Angolas unterstrich, dass die koreanischen Frauen dank der Aufmerksamkeit der Partei der Arbeit Koreas und der Regierung Koreas ein glückliches Leben führen. Auf den Internet-Homepages des Antiimperialistischen Forums Deutschlands, des nigerianischen nationalen Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Student Committees und der britischen Songun Politics Student Gesellschaft, der vietnamesischen Internet-Nachrichtenagentur Zunzi, der bangladeschischen Zeitung Blitz, der Zeitschrift des Asien-Pazifik-Büros des Weltgewerkschaftsbundes PLESH und der brasilianischen Zeitung Hora do Povo erschienen die Beiträge über die Verzüge der Politik der DFRK für die Gewichtlegung auf die Frauen.